Abschnitt 47 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der tote Hund und der lebende Jude. Kapitel 3, Teil 3. Bekanntmachung für kommende Geschlechter, las er die erste Zeile vor und fragte mich, kennen Sie das Grab? Nein, ich kannte es nicht. Ich war auf dem Kies stehen geblieben und sah das Grabmal an, das auf der anderen Seite das einzige war. Warum lag es abseits? Warum ragte nur ein so auffallend kleiner Teil aus der Aufschüttung hervor? Warum war es so sorgfältig von Efeu umkleidet? Nie hatte ich es bemerkt. Nie war ich von einem Führer darauf aufmerksam gemacht worden. Niemals habe ich in einem der Bücher, die über den Prager Friedhof Aufklärung geben, auch nur die geringste Erwähnung davon gefunden. Und doch musste es von besonderer Wichtigkeit sein, nicht bloß um der Isolation willen, in der es sich von den anderen hielt, sondern auch, weil eine Bekanntmachung für künftige Generationen hier in Stein gehauen war. »Sie kennen es nicht?« »Nein, ich habe es nie gesehen und nie davon gehört.« »Das glaube ich Ihnen. Schauen Sie es sich gut an. Das ist der einzige Grabspruch, der nicht lügt.« »Was steht denn darauf?« Er beugte sich wieder über die Inschrift. Kurz nachdem dieser umfriedete Raum gekauft worden war, ist, wie aus dem Protokollbuch der Chevra Kadisha, Seite 5, ersichtlich ist, mit Bewilligung der Hohen Regierung, unter dieser Zeile begann die Hügelwelle. Weiter kann man nichts lesen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Er schlug ein Lachen auf, das die intakten, auffallend großen Zahnreihen des Greises, die Kiefer eines Tieres, plötzlich zerbissen. Warum man nicht weiterlesen kann? Weil darunter die Wahrheit steht. Nur deshalb. Wer ist denn hier begraben? Er beugte sich eindringlich vor. Hier ist ein toter Hund begraben. Er lachte abermals. Ein krepierter Hund, so wahr ich lebe. Da unten, zwei Zeilen unter dieser, steht geschrieben, Po Nikwa Nivlas, wurde hier ein toter Hund begraben. Ein wirklicher Hund? Wie kommt der her? Wie ein wirklicher Hund herkommt unter so viele Hunde, die hätten Menschen sein sollen, meinen Sie? Ja, der Franzek Mirjak hat ihn herübergeworfen, der Knecht vom Schinder drüben. Er wies über die Mauer. Weshalb? Um die Juden zu ärgern, natürlich. Er zuckte die Achseln, wollte die Mitteilung damit beendet wissen, aber ich gab mich durchaus nicht zufrieden. Vielleicht war doch noch mehr als der eine Satz über diese Begebenheit zu erfahren, die das ganze Personal der Romantik, Henker, Schinderknecht und Totengräber auf der romantischsten Szene, dem Prager Judenfriedhof, vor verstecktem Grab aufmarschieren ließ. Ich versuchte ihm ein Hölzel zu werfen, nach Interviewerart. Also ein gehässiger Mensch gewesen, der Franzek Mirjak. Gehässiger Mensch hin, gehässiger Mensch her. Er war kein gehässiger Mensch, er war sogar fromm. Jeden Morgen ist er in die Kirche gegangen zu den Kreuzherren drüben. Und auf den Kaiser Josef hat er geschimpft, weil der damals die Klöster aufgehoben hat. Er war nicht besonders gescheit, der Franzek Mirjak, aber ein gehässiger Mensch war er nicht, obwohl er es hätte sein dürfen. Ich bitte Sie, ein Schinderknecht. Wütende Hunde hat er eingefangen, Katzenkadaver gesammelt und Pferde weggeführt, die zusammengebrochen sind. Freilich, Werktags hat er die Mütze in die Stirn gedrückt und den Schnurrbart herunterhängen lassen, um am Sonntag ganz verändert auszusehen. Sonntags hat er sich gewaschen, gestriegelt und den Schnurrbart aufgezwirbelt. Wirklich, niemand konnte ihn erkennen. Da ist er über die steinerne Brücke gegangen. Sagen Sie, steht noch das Kadosch, Kadosch, Kadosch auf der steinernen Brücke? Gewiss, sie steht noch dort, die hebräische Inschrift auf dem Kruzifix. So, ich weiß es nicht. Ich gehe niemals über die steinerne Brücke. Lieber lasse ich mich mit der Fähre übersetzen. Warum gehen Sie nicht über eine andere Brücke? Ja, seitdem andere Brücken da sind, gehe ich über irgendeine. Aber an dem Kadosch, Kadosch, Kadosch gehe ich nicht vorbei. Kannten Sie den Juden, der die hebräische Inschrift auf dem Kruzifix errichten lassen musste? Nein, ich kannte ihn nicht. Es war auch gar keiner. Das hat der Graf Pachter aus eigener Tasche bezahlt. Aber entschuldigen Sie, es steht doch am Sockel in drei Sprachen ausdrücklich. Dreimaliges Heilig, Heilig, Heilig. Aus dem Strafgelde eines wieder das Heilige Kreuz schmähenden Juden, aufgerichtet von einem hochlöblichen Appellationstribunal im Herbstmonat 1754. Ja, ja, das haben Sie hingeschrieben, in Stein gemeißelt, eine Lüge in Stein gemeißelt, wie die vielen hier auf dem Friedhof. Warum haben Sie nie gesagt, wer der Jud war, der dort geschmäht hat? Keiner weiß etwas davon. Ein Jude ist froh, wenn er selbst nicht geschmäht wird. Weshalb wurde es also hingeschrieben? Das steht dort zur Verhöhnung für einen, der geschmäht hat, aber das ist schon lange, lange her, Jahrtausende schon, und Gott selbst hat ihn gestraft. Der Alte schwieg still. Ich kam wieder auf Franzek Mirjak zu sprechen. Wohin ging der denn am Sonntag so aufgezwirbelt und geputzt? Ja, da war ein Gasthaus am Sandtor. Dort wurde getanzt. Ich erinnere mich nicht mehr, wie es geheißen hat. Der Franzek Mirjak war immer dort, aber niemand hat gewusst, was er ist. Und eine Pepcha hat er geliebt. Damals haben fast alle Mädels Josephine geheißen und alle Burschen Josef. Und ein Nebenbuhler war eifersüchtig. Dem ist es verdächtig vorgekommen, dass der Franzek nicht sagen wollte, was für einen Beruf er hat und dass er nach Schluss der Tanzunterhaltung immer so verschwunden ist. So ist er ihm einmal nachgegangen und hat gesehen, dass der Franzek in der Schinderei verschwindet. Nun hat er alles gewusst. Gleich hat er sich mit seinen Freunden verabredet. Na, und wie am nächsten Sonntag der Franzek in den Tanzsaal kommt und die Pepcha auffordern will, schreit jemand: »Franzek Mirjak, aufgepasst, ein schönes Stück Ware für dich!« Und es fliegt ein toter Hund in den Saal. Ein längst verwester Kadaver, schon grün und aufgedunsen und mit bloßgelegten Zähnen. Würmer tummeln sich in dem räudigen Fell. Der arme Franzek. Er wollte wegrennen, aber man hielt ihn zurück. Er musste den krepierten Hund in die Hand nehmen und mit ihm durch die Stadt laufen, im Sonntagsanzug, geradewegs vom Fest, verhöhnt, vertrieben für immer von seiner Pepcha. Er hat geheult vor Wut und Schmerz. Warum werden alle Menschen auf der Welt als Menschen genommen und nur ich, der Schinderknecht, bin ausgestoßen? Und wie er so läuft, kommt ihm aus der Pinkasgasse ein jüdischer Hausierer entgegen und sie stoßen zusammen. »Kannst du nicht aufpassen, schmutziger Handleh?« schreit der Franzek wütend und will mit dem krepierten Hund auf den Juden losschlagen. Der ist schnell davon. Da ist dem Franzek Mirjak eingefallen, dass es noch Menschen gibt, die verächtlicher sind als ein Schinderknecht. Aber die haben es verdient, schrie er, als er in den Hof der Abdeckerei kam. Einer von ihnen hat unseren Gott verhöhnt, als er zur Hinrichtung ging. Die sollen die schmutzigen Geschäfte besorgen. Und wie sie sich noch breit machen. Dieser stinkende Hausierer hätte mich fast umgerannt, und mit ihrem Friedhof rücken sie uns dicht auf den Leib. Ihr neues Grundstück reicht bis an unsere Mauer. Warum nehmen sie nicht gleich unsere ganze Schinderei dazu? Freilich, ein ehrlicher Christenmensch darf nicht in den Tanzsaal kommen, ich darf nicht mit der Pepcha tanzen, ein frommer katholischer Christ, und die Juden, die unseren Herrn gekreuzigt haben und verspottet auf seinem letzten Weg, die machen sich da breit. Sollen sie den krepierten Hund begraben, die Spötter des Heilands? Ich schenke ihn ihnen für den neuen Friedhofsteil. Und deshalb warf Franzek Mürzsák den Hund zu den Juden. Warum hat man ihn hier eingescharrt? Was sollte man machen? Ihn wieder hinüberwerfen, damit ein Geschrei losgehe, die Juden schmeißen Aas über ihre Friedhofsmauer, oder den Abdecker auf den Friedhof holen lassen? Sie haben ohne dies unter der Nachbarschaft viel zu leiden gehabt. Der Henker und die Schinderknechte haben ihnen angetan, was sie nur konnten, besonders in den letzten Wochen, da sie den Friedhof bis hart an die Abdeckerei vergrößert hatten. So hat die Chevra den Vorfall der Behörde gemeldet. Das mussten die Juden seit dem Tod des Knaben Simon Abeles, von dem man behauptete, er wäre erschlagen und insgeheim beerdigt worden, weil er zum Christentum übertreten wollte. Seit jener Zeit mussten sie jede Arbeit auf dem Friedhof anmelden. Und dann begruben sie den Hundekadaver auf dem noch jungfräulichen Teil des Friedhofs. Eine hübsche Geschichte. Die von dem Franzek Mürzsák und dem toten Hund, nicht? Er erfuhr das Lob, nachdem ihm zweifellos verlangte, weil er die Geschichte oder wenigstens ihre Details, Klammer auf, wahrscheinlich aufgrund vorhandener Bestimmungspunkte, Klammer zu, soeben aus dem Stegreif erfunden hatte. Deshalb hatte er sich drängen lassen, deshalb seine Unterbrechungen. »Warum versteckt man gerade dieses Grab?« Er stieß mit den Füßen die Efeuranke fort. »Kann ein Hund nicht gut sein und treu sein, und wenn er auch verflucht ist und räudig? Warum lässt man gerade ihm im Tode keine Ruhe? Warum schleudert man ihn in einen Tanzsaal und verbirgt sein Grab?« Er beugte sich vornüber und begann zu beten. Dann suchte er wieder ein Steinchen aus seinem Hausierersack und legte es feierlich auf die besonders spitze Kante der Grabtafel. Vielleicht war er noch ganz jung, der Hund da, und Gott tat ihm die Gnade, ihn schon sterben zu lassen. Wir schritten dem Ausgang zu. Er eilte ein wenig voran über die Treppe, die zum Haus der Beerdigungsbrüderschaft führt. Als ich hinaufkam, war die Tür geöffnet, und wir gingen durch den Hausflur in die Josefstädter Straße hinaus. Im selben Augenblick trat Herr Jonas Lieben, dessen Familie hier im Hause eine Privatsynagoge hat, in das Tor. Herr Lieben sah meinen Begleiter mit misstrauischem, beinahe unwilligen Blicke an und gab auf den gemurmelten Gruß keine Antwort. »Wohin gehen Sie jetzt?« fragte ich meinen Fremden, als wir auf der Straße waren. »Ich habe in der Basteigasse zu tun.« Ich wollte links einbiegen, aber er mochte nicht durch die Judenstadt, mochte keinem Bekannten begegnen, so wandten wir uns rechts an der Pinkas-Synagoge vorbei. »Das war Jonas Lieben, der Herr, den wir eben getroffen haben, nicht wahr?« »Sie kennen ihn.« Es war ihm sichtlich unangenehm. »Nur vom Sehen. Er ist als frommer Jude bekannt.« Mein Begleiter schwieg. »Ist er nicht fromm?« drang ich in ihn, da ich neugierig war, ob seine Stellungnahme gegen die lebenden Juden Prags auch so gehässig sei wie gegen die Toten. »Andere Leute sind auch fromm«, bemerkte er. Ich ließ nicht locker. »Das ändert doch nichts.« Da brach er aus. Man ist nicht fromm, wenn man andere Leute nicht in Ruhe lässt. Ich meine, wenn man glaubt, man hat alle Frömmigkeit gepachtet. Aber die Leute, die gerade nicht zu seinem Kreis gehören, lässt er nicht gelten. Bei ihm ist jeder anständige Mensch ein Betrüger, ein Schwindler, ein Gauner. Davon habe ich nie etwas gehört. Ich weiß es besser. Wir traten auf den freien Platz vor dem Rudolfinum. Eine elektrische überquerte den Platz. Auf den Bänken am Kai saßen Paare. Sonst waren nur wenig Menschen zu sehen. »Warten Sie einen Augenblick«, sagte er zu mir, »ich werde hier austreten. Glauben Sie nicht, dass ich mich daher hocken kann?« Er zeigte auf die Böschung des Platzes, wo man bei Tag Wurfball spielt, Hasena. »Kommen Sie, ich zeige Ihnen einen Abort.« »Ich benutze keinen Abort. Ich setze mich niemals.« Und schon sah ich ihn, wie er, seinen Leibriemen abschnallend, hinkauerte. Ende von Abschnitt 47. Gelesen von Klaus Missfeld.